Deutschlandfunk Kultur. Feature. Am 7. November wird Joni Mitchell 75 Jahre alt. Hören Sie unser Feature über die legendäre Musikerin. About 75, I started going, oh, feels like I've got bubblegum in my horn. And I have vocal nodes from singing rock and roll. You know, I used to have 3 octaves. Ich habe Stimmbandknötchen bekommen vom Rock'n'Roll singen. Früher hatte ich 3 Oktaven. Rose and flows of angel hair. And ice cream castles in the air. And feather canyons everywhere. Looked at clouds that way. Ich hatte 3 Oktaven. But now they only block the sun. They rain and snow on everyone. So many things I would have done. But clouds got in my way. Also sie hat als Kettenraucherin ihre Stimme doch ruiniert. Also nicht ruiniert, aber stark verändert. Ja. Ist das nicht ein Jammer? Wie lange macht die Stimme das noch mit? Ist bald Schluss. Aber später kamen wieder andere Sachen. So I didn't know what I was. I just had 3 octaves. I could sing any note I could think. Now I'm just an alto. Bis 1975 konnte ich jede Note singen, die ich wollte. Jetzt habe ich nur noch eine Altstimme. From pink. From pink. Die Stimme von Joni Mitchell. Feature von Jan Decker. Mit Judith Holofernes, Sängerin und Songwriterin. Eine meiner treuesten Langzeitlieben. Kirsten Nordhofen, Gesangslehrerin aus Flensburg, ebenfalls Sängerin. Würde ich bildlich sprechen, würde ich sagen, ein wolkiger Himmel und kein strahlend blauer. Ja. Dirk Mürbe, Professor für Stimm-, Sprach- und Hörheilkunde an der Charité in Berlin. Wenn Joni Mitchell spricht, dann sind das ungefähr 200 Schwingungen pro Sekunde. Das ist die weibliche Sprechstimmlage. Tobias Levin, Musiker und Musikproduzent aus Hamburg. Aber hier ist die Stimme tiefer, ne? Das ist der Hammer. Christian Demand, Herausgeber der Kulturzeitschrift Merkur. Früher selbst professionell Musiker. Das ist halt nicht einfach, hey Baby, es gibt dich nicht mehr. Ruth Charnock, Anglistin, die 2015 die erste wissenschaftliche Konferenz zu Joni Mitchell organisierte. You're welcome, thank you, Jan. I hope that the interview goes really well. The radio feature. Peter Erskine, Schlagzeuger, hat auf 2 Alben von Joni Mitchell mitgespielt. She's lived her life the way she wanted to, without apologies. Max Bennett, Bassist, Mitglied des LA Express, Joni Mitchells Begleitband in den 1970er Jahren. Musicians are always on display. So people get the idea right away that they're different. Und Daniel Levitin, Neurowissenschaftler und Musikproduzent, seit 22 Jahren mit ihr befreundet. You know, I didn't get a call at 2 o'clock in the morning and it was Joni. I came upon a child of God. He was walking along the road and I asked him, where are you going? And this he told. No, at this point I don't have a soprano voice at all. Nein, eine Sopranstimme habe ich heute bestimmt nicht mehr. Also ich höre eine Erzählerin, kein Hochleistungssingen. Ihre Stimme, ob kräftig rauchend, körperlich oder leicht kehlig ausgesungen, folgt den verschlungenen Pfaden ihrer Lyrik mit traumhafter Sicherheit. Dabei hat sie alles in ihrer Stimme, was man sich nur wünschen kann. Eine extrem weite Modulationsfähigkeit, eine gehörige Portion dessen, was man Soul zu nennen pflegt, gleichzeitig die Sanftheit, die erforderlich ist, um Balladen zu singen, und eine einpeitschende Rockstimme. He came, she smiled, she thought she had him tame, but he was just as wild, eaten from her hand at last. Wild. Dazu kommt ein sicheres, vollkommen natürliches Auftreten, das nie nach Stargehabe riecht. He could see the trap that was lying in her. Wow, dem kann ich zustimmen. Ja, also das ist gut zusammengefasst und das hier ist von 83. Also sie ist eine Frau, aber sie lebte kein typisches Frauenleben. Und das hat sie immer wieder thematisiert. Also dieses Unterwegssein oder jetzt doch nicht heiraten, nicht das typische Haus, Kinder und so weiter Leben zu führen. Sie hat ja zeitig angefangen zu singen, stand gleich auf großer Bühne, war extrem gefordert. Und so Ende der 70er, Anfang der 80er hat sie auch angefangen, lauter zu singen. Da kam ja dann auch diese Bandarbeit dazu, Schlagzeug und Bass. What he told me. He said, I'm going on down to Yasgur's farm. I'm gonna join in a rock and roll band. Dass sie, wenn sie dann noch auf Tour war, sich nicht genügend Schlaf gegönnt hat und von den Zigaretten nicht so gelassen hat. Das hat sich alles auf ihre Stimme ausgewirkt, sodass die Höhe dann weniger wurde. Dass die sich deutlich hörbar verändernden künstlerischen Mittel durchaus ihr zur Verfügung stehen, um authentisch und berührend zu musizieren. Vom Inneren her hat sie also sowieso eine etwas tiefere Stimme. Da ist ihre Stimme also zu Hause. Also diese höchsten Höhen vom Anfang waren so gesehen nie ganz ihres von ihrem Stimmfach her. Decker notiert auf einer einsamen Insel in warmen Gefilden, tagsüber am Strand, mit der Spitze einer Vogelfeder und seinem Blut auf ein Stück Papier. Johnny Buch. Erster Eintrag. Ich schreibe das mit meinem eigenen Blut, weil Joni selbst es forderte. Mit seinem eigenen Blut zu schreiben, da wir Dichter sonst all unsere Gewässer nur trüben würden, damit es tiefer scheine. Aber wenn unser Gefühl bis zu seinen Gründen sinke, wir genug in die Tiefe dächten, dann würden unsere Worte auch wieder klar erscheinen. So zitiert sie immer wieder Friedrich Nietzsche. It's a long, long way from Canada. A long way from snow chains, donkey vendor slicing coconut. No parkas do their names. The general message of my songs, I guess, is just happiness. Most of them have happy endings, and even the sad songs aren't depressing. Verstehst du? Sie redet davon, dass ihre Songs meistens fröhlich enden. Wir werden also zurückfinden. Hm. Pass auf. Joni Mitchell gilt als das Maß aller weiblichen Sanges- und Songschreiberkunst, das an jede Nachfolgerin, Tori Amos bis Susan Vega, angelegt wird. Hm? Geboren wurde Roberta Joan Anderson im kanadischen Fort McLeod, Alberta. Die Tochter einer Lehrerin und eines Marineoffiziers verbrachte ihre Jugend in Saskatoon, Saskatchewan. Einem dunklen und geheimnisvollen Ort, so Joni Mitchell. Dessen Atmosphäre das schreibende, singende, malende und schauspielende Kind nachhaltig inspiriert haben dürfte. Komm, gib mal her. Hm. Selbst eine langwierige Polioerkrankung der 10-Jährigen wandte sich ins Positive, da sie die in Mitchells Kunst so wichtige Fähigkeit zur Introspektive, zum sich selber analysieren förderte. Sehr bald schon kristallisierte sich, hier endet der kostenlos abrufbare Teil des Munzinger-Artikels. Wollen Sie weiterlesen? Seit heute habe ich einen Begleiter auf dieser Insel. Du behauptest also wirklich, wir stecken in einem Song von ihr fest? Sie nennt diese ungewöhnlichen Akkorde, die sie spielt, Akkorde der Erkundung. Ja, sie verwendet für fast jeden Song eine andere Gitarrenstimmung. Wusstest du das? Akkorde der Erkundung. Sie will mit ihnen etwas über sich und andere herausfinden. Akkorde spiegeln Gefühle wider, sagt Joni. In ihren Songs steckt einfach alles drin. Liebeskrankheiten, Erkenntnisse, Sozialkritik, Utopien. Hm. Sie sind perfekt, wie diese Insel. Und wie lange dauert so ein Song von ihr, wenn man in ihm feststeckt? Es macht den Jungen nervös, mit mir auf der Insel Joni zu sein. Und doch ist er irgendwie hierher gelangt. Wie ich. Ich habe das schon oft mit ihrer Musik erlebt. Dieses Verschwimmen der Wirklichkeit. Aber so stark wie jetzt war es noch nie. Hm. Bist du auch ein Einzelkind? Nö. Joni ist Einzelkind. Ich auch. Alle fragen sich, wo ihre mädchenhafte Stimme von einst geblieben ist. Dabei steckt so viel mehr in ihr. Bevor ich hier auf der Insel gelandet bin, habe ich viele getroffen, um Jonis Zauber zu ergründen. Soll ich dir noch mehr davon erzählen? Mhm. Eine Mühelosigkeit, die da immer mit drin ist, das ist schon besonders, das ist schon toll. Everything comes and goes, marked by lovers and styles of clothes. Mich hat diese unglaubliche Ruhe fasziniert, mit der sie arrangieren lässt. Da gab es Musikstrecken, in denen sehr, sehr wenig passierte, aber es passierte immer ganz schön lang und sehr spannend sehr wenig. Wie Strudel, Wasserflüsse, die nicht reißend oder sowas sind, sondern sehr zufrieden mit ihrem Lauf. Ich hatte nie den Eindruck, die will Musik füllen aus einer Art akustischem Horror-Vakui-Gefühl heraus, sondern es war souverän. Aber was die treibende Kraft des Ganzen ist, ist Schlaggitarre. Ich habe immer den Eindruck gehabt, es ist so eine Sehnsucht bei ihr, gar nichts zu spielen, also komplett zu verstummen. Und zugleich treibt hinten wieder so ein Beat rein, der über die Hand kommt, wie am Lagerfeuer. Gitarre, Stahlseiten und ein Handgelenk. I'm traveling in some vehicle. I'm sitting in some cafe. I'm sitting in some cafe. A defector from these petty wars. The shell shock love away. Decker schreibt wieder. Joni Buch. Immer wieder dachte Joni über den Widerspruch von Freiheit und Bindung nach. So auch im Song Hichera von 1976. Er entstand auf einer winterlichen Autoreise quer durch die USA nach der Trennung vom Schlagzeuger John Guerin. Und er griff das Bild von Mohammeds Hichra auf, seiner Flucht von Mekka nach Medina, weil Joni darin eine Flucht sah, die einmal triumphal endete. Das werde ich dem Jungen noch sagen. So it's from the song Hijra on the album Hijra, and it's the line, you know it never has been easy, whether you do or you do not resign, whether you travel the breadth of extremities or stick to some straighter line. Es war niemals leicht, keine Frage. Ob du aufgabst oder nicht. Ob du dich in den Rausch der Dinge warfst. Oder klaren Kurs bewahrtest. Or stick to some straighter line. You know, she had these weird tuning systems that she invented herself, what she called her chords of inquiry, you know, these new kind of chord combinations that she created. Ihre Musik klingt oft merkwürdig. Sie stimmt die Saiten ihrer Gitarre anders. Und daraus ergeben sich auch neuartige Akkorde. Sie nennt sie Akkorde der Erkundung. Gleichzeitig hat sie damit bestimmte Klangwelten erobert. die Blutfeder. Ihr Song Amelia ist die Botschaft von einer Solopilotin an die andere, wie Joni sagt. Sie meint die 1939 im Pazifik verschollene Flugpionierin Amelia Earhart. Was will ich dem Jungen noch sagen? Und ich schlief auf den unsanften Kissen meines Fernwehs. And I slept on the strange pillows of my wanderlust. Amelia, it was just a false alarm. Ich suche gerade nach Backgrounds. Das zum Beispiel, also das ist ja eine stimmliche Spielerei, sowas an der Stelle damit reinzubringen, finde ich faszinierend. Joni always enjoyed the advantage that was her poetry that she was singing. Es waren immer ihre Worte, die Joni sang. When you have true authority, you don't need to push it. And I think because she owned the music spiritually, you know, she never had to really force it. Und weil die Songs ganz ihr gehörten, musste sie stimmlich auch nicht übertreiben. Wow, it's bringing back a lot of memories. Als ich 1972 meinen ersten Job beim Stan Kenton Orchestra hatte, war Johnnys Album Blue mein ständiger Begleiter. Just before our love got lost, you said, I am as constant as a northern star, and I said, I discovered during these two or three years of traveling and spending a lot of time alone just with her music, the power that it had, that unique, magical ability to make you feel that she was singing about you somehow, even though her songs were very personal. 2 Jahre habe ich mit dieser Platte gelebt und ihren Zauber begriffen. Sie scheint immer über dich zu singen, obwohl ihre Songs so persönlich sind. The Both Sides Now album is probably one of my favorite recordings I've ever done. Moons and Junes and fairies. And Both Sides Now was the first take. The dizzy dancing way that you feel. Das war eine meiner schönsten Aufnahmen. Und wie Joni auf diesem Album ihren Song Both Sides Now nochmal als gereifte Künstlerin sang, nach 31 Jahren. Das haute mich um. If you compare the reading she gives to Both Sides Now from when she was a young woman, I mean, she's on the other side of that song. When you go, and if you can, don't let them know. Don't give yourself away. There's a photograph of the two of us. We're kind of hugging each other and smiling. Dieses Foto, wo wir uns umarmen und lächeln. You know, I get a good warm feeling. I felt that we connected not only as my being a drummer to her, but just even for just a moment connected as a man and a woman who just really enjoyed collaborating. Für einen Moment begegnen wir uns als Mann und Frau, nicht bloß als Kollegen. Alle wünschen sich so einen Moment herbei. Ich sage nicht, dass ich der Einzige war. That's an eternal gift from her, I think, recognizing that desire that exists between people. Joni hatte einfach einen Sinn für das, was Menschen zueinander hinzieht. Dieses Hohe in der Stimme, was so viele Leute so angezogen hat und ich denke auch gerade Männer, dass das verloren ging im Laufe der Jahre, das ist ja auch eine natürliche Sache. Also die spätesten Songs von Joni Mitchell, das ist halt nicht mehr dieses Lockende da oben. Eine Frauenstimme hat eben zu meistern, dass die großen hormonellen Veränderungen im Berufsleben stattfinden. In search of love and music, my whole life has been. Eine Suche nach Liebe und Klängen, Erleuchtung, Betrug und Abtauchen. Abtauchen nach jedem leuchtenden Ding da unten. wie diese schwarze Krähe, die da flattert im blauen Himmel. Now listen, a lot of people who get up here and sing, I know it's fun, you know, it's a lot of fun. It's fun for me, I get my feelings off through my music. Joni Buch, zweiter Eintrag. Ihre verzweifelte Ansage auf dem Isle of Wight Festival 1970. Sie versuchte zuvor, ihre subtilen Stücke gegen die grölende Menge von 600.000 Hippies anzusehen, was in diesem Gefühlsausbruch gipfelte. Der Junge kennt die ungestüme Seite an Joni bislang nicht. Weißt du, was ich mir denke? Alle schwafeln herum, wenn es um Joni geht. Vor allem die Männer. Was fasziniert euch denn so an ihr? Vielleicht die langen, blonden Haare? Ihr poetisches Genie. Wie sie in Black Crow das Bild des eigenen Abtauchens mit dem Aufsteigen einer Krähe am Himmel verbindet. Zwei völlig gegenläufige Bewegungen. Kühn, dynamisch, filmisch, in einer berauschenden Montage zusammengebunden. Wow. Ja, wusstest du, dass sie nur ihr erstes Album nicht selbst produzierte? Ich kenne nur ein einziges Album von ihr. Blue. Steht irgendwo bei meinen Eltern rum. Wirklich ein seltsamer Junge. Hockt verloren auf dieser Insel herum und kapiert nicht, worum es bei Jonis Songs geht. Ja, sie sind diese paradiesische Welt hier. Aber, ja, sie sind auch etwas ganz anderes. Sag mal, wie bist du eigentlich auf die Insel gekommen? Naja, wie gesagt, ich habe in der Schallplattensammlung meiner Eltern herumgekramt. Aha. Und Sängerin, Kanada, Gitarre. Das ist doch das ganze Geheimnis, oder? Nein, es gelang mir erst, sie zu verstehen, als ich mit anderen über sie sprach. Meine eigenen Gedanken über Joni drehten sich zu oft im Kreis. Wusstest du, wie sie ihren eigenen Musikverlag, der seit 1967 die Rechte an ihren Songs vertritt, benannte? Nee. Sequomp. Bitte was? Ja, Sequomp, die Abkürzung für She is Queen, undisputedly, of Mind Beauty. Sie ist die unangefochtene Königin geistiger Schönheit. Ich finde Joni Mitchell unter anderem deswegen interessant, weil sie so insistent ist in Bezug auf Musik. Und ich glaube, dass es Leute gibt, die von dieser Insistenz sozusagen sich an die Wand gehauen fühlen. Und im ersten Moment merken, dass sie es mit einer solchen Musik zu tun haben und es sofort ablehnen, weiter dieser Musik zuzuhören. Sie kam eigentlich ja nur ganz, ganz kurz aus so einer Folk-Szene. Heard it in the wind last night, sounded like applause. Did you get around resounding for your way up here? Seems like many dim years ago. It seems like many dim years ago since I heard that face to face, or seen you face to face. Though tonight I can feel you here. Ich glaube einfach, dass diese Tatsache, dass sie das Songwriting und das Singen nie an vorderster Stelle hatte, sondern eigentlich immer Malerin war und das nur als Pinsel benutzt hat, dazu beigetragen hat, dass sie es wahrscheinlich auch nicht so ernst genommen und geschützt hat. Ich würde aber davon ausgehen, dass das wiederum einen Teil der Leichtigkeit ausgemacht hat, um diese Radikalität zu ermöglichen. Im Prinzip nur zu machen, was man will. Das ist sehr viel leichter, wenn es einem nicht hundertprozentig wichtig ist. Also man kann die Sache auch von der anderen Seite betrachten und die heißt, das Organ Stimme ist so facettenreich einsetzbar, ist so kraftvoll, dass es sehr verschiedene Ansätze verträgt. Es gibt so viele Songs von Joni Mitchell, wo man einen Ohrwurm davon hat und dann erst bei genauerem Hingucken merkt, das Ding hat keinen Refrain. Im klassischen Sinne. Cause it seems like you've gotta give up such a piece of your soul when you give up the chase. Dafür hat sie aber 5 Refrains von anderen Leuten hintereinander weg. Jeder kommt nur einmal vor. Und jeder Teil ist so stark, dass andere Leute froh wären, den als Refrain zu haben. Was ist das zum Beispiel? Little Green. Ne? Es ist ja herzzerreißend autobiografisch, wusste aber keiner. Born with the moon in Cancer. Und es ist auch wahnsinnig unverblümt autobiografisch, ne? Über ihre Tochter, die sie verloren hat, weggeben musste. Und wenn man das weiß, dann Es bleiben da auch überhaupt keine Fragen offen. So. Aber wenn man es nicht weiß, dann wirkt das beinahe kryptisch. Und das machen, glaube ich, viele Songwriter so. Sie erzählt von dieser Zeit, die sie mit dem Mantra des Musizierens verbracht hat. Das macht teilweise ihre Gesangsmelodie. Aus so einer auch narrativen Stimme so eine melodiös aufgeladene Musik zu machen, das ist Joni Mitchell. Das ist Joni Mitchell. Ja, man muss sich mal frühe Konzertaufnahmen ansehen. Da ist auch eine unglaublich zerbrechliche Person da. Und in einem Umfeld, in der die Solo-Gitarren kreischen. Ja, und das alles floss halt auch in ihre Texte, in ihre Musik mit ein. Ich kann, wenn ich lächel und strahle, dann kann ich singen Blue. Oder ich kann singen Blues. Zweite klingt dunkler. Ich lasse meine Mundwinkel locker. Meine Mimik hängt sozusagen Richtung Boden. Notiert in sein Buch. 1971, als Blue erschien, jubelten ihr alle zu. Dabei fühlte sich Joni damals so durchsichtig wie die Folie um eine Zigarettenpackung, wie sie sagte. Es war eine Provokation, das mit ihren Songs zu zeigen, für andere und auch für sie selbst. Das werde ich dem Jungen noch sagen. Also ich sehe eine Phase bis Blue, eben das, was wir schon erwähnt hatten, dieses klare, aber auch, dass sie die Tiefen hier und da auch schon auslotet. Hier ist gerade so viel Untergang, dass du dir einfach sagen musst, du schaffst es durch diese Wellen. Pillen, Bier und Sex, Nadeln, Knarren, Gras, viele Lacher, viele Lacher. Everybody saying that hell's the hippest way to go. Well, I don't think so, but I'm gonna take a look around at the blue. Sagt hier gerade, die Hölle sei der coolste Ort. Ich glaube das nicht. Aber ich werde sie mir trotzdem mal ansehen. Blau. Ich liebe dich. Dann sehe ich einen Übergang, wo dieses Jazzige dazu kommt. Also noch mehr Beweglichkeit mit der Stimme, aber ein bisschen gelenkter von den Melodien her. I am a poor wayfaring stranger. Diese Popphase in den 80ern, wo sie lauter wird und sich das ja negativ auf die Stimme auswirkt. Joni Buch. I really don't know love at all, sang Joni noch 1969. Although I speak in tongues of men and angels, I'm just sounding brass and tinkling cymbals without love. 1982 heißt ein Song dann Love. Und dichtet das berühmte Hohelied der Liebe des Apostels Paulus nach. Das werde ich dem Jungen noch sagen. Wenn ich keine Liebe verspürte, wäre ich nichts. Ja, dann die Phase danach ihrer Scheidung. Also 94, 98 würde ich noch mal so eine Phase sehen, wo es der Stimme gar nicht gut ging. Let me speak. Spit out my bitterness. Born of grief and nights without sleep and festering flesh. Do you have eyes? einfach, aber wieder ein Aufwind. Can you see like mankind sees? Da hat sie nochmal alles rund gemacht. Why have you soured and curdled me? Das ist einfach meine absolute Go-To-Künstlerin zum Mitzwitschern zu Hause beim Spülmaschine einräumen. Diese hohen Töne setzen tatsächlich körpereigene Drogen frei, ne? Da kommt man sehr direkt sehr gut drauf, kann ich sehr empfehlen. Ja, hier ist Joni Mitchell natürlich in Full Flight, also im Flug. Inzwischen hat sie die ganzen Leute, Jaco Pastorius hören wir da, und die Leute spielen mit und um ihre Harmonien rum, als hätten sie nur drauf gewartet. She's been very brave artistically and she embraces. Joni Mitchell hat kein künstlerisches Abenteuer gescheut. Good musical adventure, I think, and this would eventually lead to the Mingus collaboration. Das führte uns auf dem Mingus-Album zusammen. She had tried recording these songs with different jazz rhythm sections, and I had the impression that these rhythm sections were. Sie wollte es mit anderen Jazzmusikern aufnehmen, die nahmen sie aber nicht ernst, weil sie vom Folk kam. Also fragte sie Jaco Pastorius, und der brachte mich ins Spiel. You know, can the girl singer keep up with us real jazz guys kind of thing. Tonight the shadows had their say. Their sad notions of the way. Warum sich ihre Stimme so verändert hat? Sie ist älter geworden und sie ist eine Kettenraucherin. Damn these blues. They turn my heart against her. Anyway, I get it. So why would you want her to stay the same? Warum willst du denn, dass sie immer gleich klingt? How old are you? Oh, 40. Yeah, well, when you get older, everything gets lower. And that's my final word on that. Weißt du, mit den Jahren wird deine Stimme eben tiefer. Punkt. Die Stimmbänder sind so aufgebaut, dass die Ränder dieser sogenannten Stimmlippen sehr fein schwingen. Und wenn die da irgendwann nicht mehr zu in der Lage sind, dann klingt die Stimme stumpf. Und ja, dieser Glanz geht verloren, es ist nicht mehr so strahlend schön. Although I speak in tongues of men and angels, I'm just sounding brass. Das ist etwas, womit wir uns nicht gerne konfrontieren, aber Joni Mitchell uns konfrontiert. Und ja, das ist dann etwas, was man als Zuhörer, der das eine liebt, verliert und dann entweder wütend oder traurig sagt, warum hast du das nicht weitergemacht, was ich so toll fand? Fütter mich damit. Aber genau das hat Joni Mitchell nicht gemacht. Ein Begriff, den sie selber benutzt, soothing, dass diese Musik ein angenehmes Gefühl, ein mantrahaftes Gefühl hervorbringt, was in einem großen Gegensatz steht zu teilweise sehr deutlichen, auch spöttischen und aggressiven Texten. Aggressiv meine ich in diesem Zusammenhang, dass sie aggressiv einer Wahrheit verpflichtet sind, auch einer privaten Wahrheit verpflichtet sind und demgegenüber eben eine Instrumentierung haben, die so eine Art von idealer Gesellschaft darstellt. I was born doing all these things, like singing and dancing and drawing and, you know, I'm just a expressive type. Anders kann man sie sich gar nicht vorstellen als singend, tanzend, malend, expressiv. Der Haushälter ihrer Künstlerklause in British Columbia hat ihr einmal geraten, ihre Songs lieber am Tag zu schreiben. Dann würden sie auch weniger nachdenklich klingen. Du bist echt ein seltsamer Typ. Joni Buch. Dritter Eintrag. Dritter Eintrag. Ich mache mir Sorgen um den Jungen. Er ist in einer Welt gelandet, die ihn anzieht und auch gleichzeitig abstößt. Er weiß zu wenig von ihr. Das ist der Punkt. Natürlich, wir alle lieben Blue. Aber weißt du auch, was hinter Blue steckt? Noch nicht. 1965. Unter dem Druck der Umstände gibt sie ihre unehelich geborene Tochter Kelly Dale zur Adoption frei. 1971, Trennung vom Singer-Songwriter James Taylor während der Aufnahmen zu Blue wegen dessen anhaltender Heroinsucht. 1972, ein Jahr nach Blue, Suizidversuch nach einer erneut unglücklich endenden Beziehung samt hässlicher Trennung, diesmal von dem Singer-Songwriter Jackson Brown. Es ist Zeit zu gehen. Was? Du willst weg von der Insel? Nun zu, dann ist mehr Platz für mich auf Joni. Was ist eigentlich dein Lieblingsalbum von ihr? Ich schwieg. Es war jetzt nicht der richtige Augenblick, um von Hijira zu erzählen. Dem Album, das auf der langen, einsamen Autoreise entstand, 1976. Nach aufreibenden Jahren im Musikgeschäft und ein paar weiteren zerbrochenen Beziehungen hatte sie sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Als alle in diesen Jahren dachten, sie sei die große Joni, stand ihr selbst, wie sie sagte, ihr eigenes Ego im Weg. All das drückt sich in Hijira aus. Auch ihre Begegnung mit dem buddhistischen Lehrmeister Chögyam Trungpa, der ihr in mehreren Gesprächen riet, doch gleich ganz auf ihr Ego zu verzichten. Ob auch ich so ein Ego entwickeln kann, um mich eines Tages wieder von ihrer Insel zu befreien? Denn ich weiß, dass Joni gar nicht will, dass man in einem Song von ihr feststeckt, sondern dass man sich vielmehr mit ihm von den Dingen in seinem Leben befreit, in denen man feststeckt. So they paved paradise, put up a parking lot. Man hat den Eindruck, das entsteht von innen heraus und ist nicht der klassische Weg, ich lerne erst das Handwerk und werde dann Künstler, sondern sie ist von vornherein Künstlerin. On the road, she was just one of the guys. Sie war einfach eine von der Truppe. No airs whatsoever, you know, really down to earth. Überhaupt keine Diva. Damals spielte sie vor allem akustische Gitarre. She played guitar and had a really good time, you know, playing the guitar. Almost always acoustic. Now and then, she wasn't playing much electric guitar until much later. Und sie kam so gut bei den Leuten an. The crowds were just tremendous. They loved her. She gave you carte blanche as far as what you wanted to play, but you had to be right at the same time. Sie gab uns viele Freiheiten. Eine carte blanche beim Musizieren. She just let us do our thing. That doesn't happen that many times in your life. So oft erlebst du das nicht. Das hier schenkte sie mir zum Geburtstag. Ein Ölgemälde von Joni. That's an oil painting by Joni. She gave it to me for my birthday. I've worked with a lot of singers. I work with Ella Fitzgerald. Ich habe mit vielen Sängerinnen gearbeitet. Mit Ella Fitzgerald, Peggy Lee. Die sahst du erst am Abend beim Auftritt. The same with Peggy Lee. I would see her at night time. But with Joni, she was part of the guys. She was one of the guys in a sense, in that sense, you know. Joni war immer um dich herum. She liked musicians. Her history shows that. Sie mochte Musiker. Das weiß man ja. Miles of Isles, which was the second one, I believe. Das war mein zweites Album mit ihr. Diese goldene Schallplatte hier. Miles of Isles. Exactly when we did it, you know, it's been a while. And then this is. Und das ist die goldene Schallplatte für Court and Spark. Joni Court and Spark. It's Court and Spark. And can you see that one? The Hissing of Summer Lawns, yeah. 1974 zog Joni innerhalb von Los Angeles ins vornehme Bel Air. Auf einmal fand sie sich umgeben von gehobenen Mittelklasse-Existenzen. The Hissing of Summer Lawns. Das ständige Zischen der Sprinkleranlagen auf den ewig sattgrünen Rasen wird zum Bild sozialer Beklemmung. Pikanterweise machte Joni das protektive, männliche Verhalten eines mit ihr bekannten Musikers gegenüber seiner Ehefrau zur konkreten Vorlage. Das werde ich dem Jungen noch sagen. Er kaufte ihr einen Diamanten, um ihn in ihren Hals zu legen. Er setzte sie in ein Landhaus auf einem Hügel. Sie konnte die Grillpartys im Tal sehen, wenn sie auf ihrem Fenstersims saß. Das Zischen auf dem Rasen im Sommer hören. That's the three I have here. So each of them sold more than 500,000 copies. Yeah, more than 500,000. Sie sah sich selbst nicht als Sängerin. She didn't consider herself a singer, but she sounded pretty good to me. Aber ich fand, dass sie richtig gut klang. Eine Folksängerin, aber fast auch schon eine Jazzsängerin. Good combination. I always told me that I was right out of my head. He said I need treatment, but I'm not that easily led. He said I was the type that was most inclined when out of his sight to be out of my mind. And he thought I was nuts, no more ifs or ands or buts. I think she intuitively understood the recording studio and how to make things sparkle. Im Studio wusste sie genau, wie man Aufnahmen einen Glanz verleihen kann. Na, sie hat ja die Kontrolle behalten, was man ihr ja auch oft vorgeworfen hat. Also es ist ganz sie, es ist ganz ihres. And you know, two heads are better than one. Dass sie in Los Angeles gelandet ist, umgeben von Studiomusikern, die all das spielen konnten, bedeutet, sie ist eigentlich da draußen, wo Studiomusiker sind. Und ihre Platten hören sich auch genauso an. Teure Technik, gute Techniker, Zeit. Neben den krankheitsbedingten Problemen musste sich Joni Mitchell in den letzten Jahren auch mit einer Vielzahl persönlicher Probleme auseinandersetzen. Das Einschneidendste war sicherlich die Trennung von ihrem langjährigen Ehemann und Produzenten Larry Klein. Her voice has a lot of character in it. Cherokee Louise is hiding in this tunnel in the Broadway green. She's never afraid of sounding ugly in her voice. She doesn't always want to sound pretty. Sie will nicht immer hübsch klingen, so wie man es von Frauen oft erwartet. I wouldn't say, which again is another kind of expectation of the female singer. They sound pretty, you know, that they sound nice to the ear. Just to sway there in some breeze. But she's not afraid of kind of playing around with her voice, making it into an instrument, making it sound like a choir or making it sound like a saxophone or all the million things that potentially you could do with your voice. Sie spielt mit ihrer Stimme. Ihre Stimme ist heute mindestens genauso interessant wie auf den frühen Alben. Than it was in those really early records, because it's got so much character to it and so much depth of experience, and you can hear that depth of experience. Weil sie voller Charakter und Lebenserfahrung ist. The kind of expectation that when women get beyond a certain age, that they're supposed to kind of disappear and deshalb become invisible in society. Deshalb versteckt Joni Mitchell ihr Alter auch nicht, sondern sie zeigt es uns ganz selbstverständlich. You know, she hasn't tried to pretend that she's not getting older. Sie ist keine glatte Person. Sie ist unbequem im besten Sinne. Viele sahen im Song for Sharon von Jonis Album Hechira ihr stärkstes Bekenntnis. Ein langer Brief an ihre kanadische Kindheitsfreundin Sharon, verknüpft mit Bildern ihrer Autoreise durch die USA. Zwei Lebensmodelle im Vergleich. Soll ich dem immer sagen? Sharon, you got a husband and a family and a father. Du hast einen Ehemann und eine Familie und einen Bauernhof. Ich habe die verbotene Frucht und eine diamantene Schlange um meinen Arm. Aber du hast immer noch deine Musik. Und ich habe immer noch meine Augen in der Landschaft und den Wolken. Du singst für deine Freunde und deine Liebsten. Ich werde an grünen Weiden vorbeiwandeln. Was möchtest du noch von Joni wissen? Erzähl mir von deiner Reise zu ihr. Deckers Blut. Ich glaube, ich habe in der Stille des Nachdenkens auf dieser Insel endlich herausgefunden, was Joni mir sagen will. Es ist unspektakulär, aber es ist befreiend. It's a long, long way from Canada. Sie war damals wie ein Naturwunder in L.A. aufgetaucht, mit diesen wunderbaren Songs und dieser wunderbaren Stimme. Gesegnet zudem mit dem guten Instinkt einer kanadischen Trapperin. Sie konnte auch 7 Jahre später noch keine Noten lesen. Ja, das erzählte mir Max Bennett in seiner Wohnung südlich von L.A. Er erzählte mir an diesem bewölkten Junitag in Kalifornien viel über Joni. Nach dem Gespräch lud er mich in ein chinesisches Restaurant ein paar Meilen weiter ein. Wir aßen, plauderten, scherzten. Max schwärmte mir von seinem Mercedes vor. Und auf der Rückfahrt drehte er ihn dann auf. 320 PS. Stell dir das mal vor, ey. Ein 90-Jähriger, der mit Joni musiziert hat und nun wie ein Wilder mit mir durch Südkalifornien braust. Ja, und da begriff ich, er war mein Stück Joni. Weißt du, mehr werde ich nicht von ihr bekommen. Aber er gab mir den entscheidenden Mosaikstein. Es waren ganz normale, zugängliche Musiker um sie herum. Um Joni. Eine ebenfalls ganz normale, zugängliche Sängerin. Sie ist eine von uns. Verstehst du? Also, die Melancholie ihrer Songs gehört zu den Maskenspielen des Lebens. Hey, wohin gehst du? Nach Hause. Diese Insel existiert doch nur in unserem Kopf. Komm mit, wenn du willst. Oder bleib noch ein bisschen da. Ich habe aufgehört, mich zu fragen, wie lange es dauert, in einem Song von ihr festzustecken. Ja, ich bleib noch ein bisschen hier. Es ist schön, hier festzustecken. Aber das ist nicht das, was Joni will. Sie sagt, du machst einen Fehler, wenn du sie in ihren Songs siehst. Du sollst dich selber in ihnen sehen. It's from Amelia off the album Hashira. Maybe I've never really loved. I guess that is the truth. I've spent my whole life in clouds, in icy altitudes. And looking down on everything, I crashed into his arms. Oh, Amelia, it was just a false alarm. Es geht mir jedes Mal so, wenn ich Amelia höre. Diesen Bericht einer Solopilotin aus der Mitte ihres Lebens. Ich spüre den Song körperlich. Ich zittere, wenn Jonis mittlere Stimme hier zum Rundflug über unser aller Leben ansetzt. Was will ich dir noch sagen? Amelia, it was just a false alarm. Vielleicht habe ich niemals wirklich geliebt. Ja, ich glaube, so ist es. Maybe I've never really loved. I guess that is the truth. I've spent my whole life. Mein ganzes Leben habe ich in Wolken in eisigen Höhen verbracht, auf alles herabblickend fiel ich in seine Arme. Amelia, es war nur ein Fehlalarm. Amelia, it was just a false alarm. She's resumed her normal social life. She had a New Year's party at her house. She goes out to dinner with friends. We've had birthday parties for her every November. Im November machen wir immer eine Geburtstagsparty für sie. Being in the room with her and listening to her work. Wenn ich allein mit ihr bin, spielt sie mir manchmal neue Songs vor oder sie zeigt mir ein neues Gemälde. Mir kommen dann oft die Tränen, denn ich darf sehen, wie die große Künstlerin arbeitet. Just because I'm so moved to be, I guess, led into this great process of a great artist, to see how the artist works. Ich spielte ihr mal einen Song von mir vor, den ich nach einer Trennung geschrieben hatte. Da gibt es diese Zeile, ich weiß nicht, wie ich mich gerade fühle. Joni was furious with me. She said, what do you mean you don't know how you feel? Joni war richtig sauer. Was soll das heißen? Du weißt nicht, wie du dich fühlst. Das ist dein Job als Songwriter. Sag den Hörern, was Sache ist. Wenn du das nicht kannst, brauchst du den Song gar nicht erst zu schreiben. And I think early on she felt betrayed by the innocence of her young voice in her first few recordings. Sie hätte nur gern schon früher eine reifere Stimme gehabt. Klar. Vielleicht ist die Melodie traditioneller, und aber hier ist wieder dieses Beispiel, dass es eine Phrase gibt, an die man sich erinnert. Und das ist diese Betonung. Das ist eigentlich, wenn man es dann runterbricht, nur dieses da-da-dam-da-dam-dam-dam. Und dann hört das auf. Das ist die Melodie. Das ist die Hauptmelodie. Und es wird schwer sein, wenn wir es ausmachen würden, zu sagen, was sie danach singt. Es ist kaum zu machen. Und das schafft sie. Sie kreiert eine Atmosphäre und dann ein Gefühl, das die ganze Tunigkeit des Songs ausmacht. Given in the night to dark dreams, from the dark things she feels, she covers her eyes in the x-rated scenes, running from the real. Ich finde es gut, was sich in den letzten Jahren seit Dog Eat Dog mit meiner Stimme getan hat. Ich habe ungeduldig darauf gewartet, dass sie sich verändert. Jetzt klingt sie voller. Das kommt wohl vom Kaffee und von den Zigaretten. Jetzt klinge ich schon fast wie eine Rock'n'Roll-Sängerin. Außerdem bin ich durch diese ganzen nervigen Dinge, die mir in den letzten Jahren passiert sind, der Ärger mit dem Finanzamt und die vielen Fehlgeburten, stimmlich näher an Aretha Franklin rangekommen. Ich habe ziemlich viel rumgebrüllt, das war wohl sehr gut für meinen Gesang. Also wenn ich mir meine älteren Platten anhöre... Da habe ich manchmal geklungen, als hätte ich Helium genommen. Ich warte einfach ab, bis ich eine schöne, heisere, europäische Stimme bekomme. Wegen der Stimmprobleme schaffe ich auch nicht mehr so viele Oktavensprünge. Dabei mochte ich diese Sprünge. Und ich mag diese Jumps, weil diese Jumps mit meiner Stimme, was sie meinen, ist, du cruising along a nice country road and suddenly you hit a deer. You know, you're whistling down the street and all of a sudden in front of you there's this terrible car accident. Life in the 80s for me was like that. Wenn ich mit der Stimme so springe, das ist wie wenn du eine wunderschöne Landstraße entlang fährst und plötzlich steht ein Hirsch vor deinem Kühler. Oder du läufst pfeifend eine Straße runter und hinter der Kurve siehst du plötzlich einen schrecklichen Verkehrsunfall. Something terrible would happen. Diese Sprünge waren immer ein Spiegelbild dessen, was ich emotional durchgemacht hatte. Yesterday, a child came out to wonder, caught a dragonfly inside a jar. Und die Stimme selbst ist im Pop vielleicht die Nachricht. Vielleicht ist die Stimme aber so stark an die Person gebunden, dass man sagt, die Sängerin ist die Nachricht. And the seasons, they go round and round. They go round and round. And the painted ponies go up and down. We're captive on the carousel of time. From pink to blue. Die Stimme von Joni Mitchell. Feature von Jan Decker. Mit Judith Holofernes, Kirsten Nordhofen, Dirk Mürbe, Tobias Levin, Christian Demand, Ruth Charnock, Peter Erskine, Max Bennett, am 14. September 2018 verstorben. Und Daniel Levitin. Es sprachen Sebastian Schwarz als Jan Decker, Lionel Holländer als Junge, Marina Frenk und Lena Stolzer als Joni Mitchell, sowie Friederike Wicker, Walter Kreier, Oliver Nitsche und Michael Evers. Mit Interviewausschnitten von Joni Mitchell aus der Sendung Songs wie Rücksichtsloses Blau von Christiane Rebmann. Ton Thomas Monajan. Regieassistenz Beate Becker. Regie Friederike Wicker. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2018.